heute nun am 18. Oktober 1944. Dem Gedenktag der Völkerschlacht bei Leipzig hat unser Führer und oberster Kriegsherr Adolf Hitler alle noch zu Hause befindlichen, waffenfähigen deutschen Männer von 16 bis 60 Jahren zum Kampfeinsatz im deutschen Volkssturm zur Verteidigung des Heimatbodens aufgerufen.